Kreislauf, der nicht aufhört, ein Kreislauf, der nicht aufhört, ein Kreislauf, Buddha, der nicht aufhört. Buddha, der sich selbst sieht, ein Kreislauf, der vor dem Fernseher, Videoinstallation, der nicht aufhört, ein Kreislauf, der nicht aufhört, im Spiegel, im Fernseher. Ein Kreislauf, der nicht aufhört, ein Kreislauf, der nicht aufhört, ein Kreislauf, der nicht aufhört, ein Kreislauf, der nicht aufhört.